Heino Jäger? Wer war Heino Jäger? Ein großer und gescheiterter, würden Loriot und Hans-Dieter Hüsch, die den Kollegen immer verehrten, auf die Frage antworten. Und auch Olli Dietrich verbeugt sich in seiner Ditsche-Performance vor ihm. Hier ein Auszug aus einem dieser Heino-Jäger-Stegreif-Sketche. Ja, ich meine, wenn einer meine Tochter verführt, ne? Ich meine, muss mich nicht falsch verstehen. Ne? Ich bin ja auch verheiratet. Ne? Das läuft nicht. So einfach läuft der Hase nicht. Ne? Gerd Kroske zeichnet das Leben dieses Komikers, Malers, Satirikers und Radiomachers in seinem Dokumentarfilm Heino Jäger, Look Before You Cook nach. 1938 geboren, überlebte Jäger den Bombenangriff auf Dresden, war aber immer geprägt von seinen traumatischen Erfahrungen und stemmte sich stur gegen den Wunsch der Deutschen, die Nazizeit ad acta zu legen. Kroskes Film zeichnet ein Bild dieses unbekannten wie wichtigen Künstlers, der alkoholabhängig wurde und 1997 nach Jahren in einer psychiatrischen Anstalt verstarb. Die Rundfunkreihe »Fragen Sie Dr. Jäger«, Ende der 1960er Jahre entstanden, ist übrigens auf CD erschienen, eine gute Ergänzung zu diesem Film. Heino Jäger, Look Before You Cook von Gerd Kroske, empfehlenswert. Einem Journalisten, der 1945 direkt nach Kriegsende durch Deutschland reiste, erschienen die traumatisierten Überlebenden wie lebende Leichen, die in diesem zerstörten Land wandelten. Die Zeichnungen von Heino Jäger, die Gerd Kroske in seinem Film zeigt, strahlen davon etwas aus, ebenso wie die Bilder, die die australische Filmemacherin Kate Shortland in Lore gefunden hat. Der Krieg ist zu Ende, Lores Eltern, hochdekorierte Nazis, wollen weg. Lore, da geht Zwillinge auf. Wir müssen packen. Doch dann? Er geht zum Bahnhof und kauft Fahrkarten nach Hamburg. Dann lassen sie die Kinder allein zurück. Kommst nicht mehr wieder, stimmt's? Und so muss sich Lore mit ihren Geschwistern allein durchschlagen, vom Schwarzwald aus Richtung Norden. Kate Shortlands Film Lore ist ein düsteres Roadmovie durch die Hölle des zerstörten Deutschlands. Lore findet Hilfe bei einem jungen Juden, einem KZ-Überlebenden, der bei der 15-Jährigen allerdings extrem ambivalente Gefühle auslöst. Denn zum einen fühlt sie sich in ihrem erotischen Erwachen zu Peter hingezogen, aber auf der anderen Seite, warum magst du ihn eigentlich nicht? Ist er für sie das, was ihre Nazi-Eltern ihr über die Juden beibrachten? Er ist ein Parasit. Mühsam wie schmerzhaft muss sich Lore in der Konfrontation mit der Realität, die bis in jeden Winkel hinein gezeichnet ist, von Tod, Leid und Zerstörung, von ihrer alten Nazi-Prägung freimachen, um so erwachsen zu werden. Ihre Coming-of-Age-Geschichte, denn das ist der Film Lore eben auch, bettet Kate Shortland in die Bilder einer Welt, die zwischen Traum und Albtraum wanken. Vor allem aber macht Lore diese Kinofigur deutlich, dass es eine Stunde Null, datiert auf das Jahr 1945, nie gegeben hat. Lore von Kate Shortland, herausragend. Das Mädchen in ihrer Adoleszenzphase wird in Lore von Saskia Rosendahl gespielt und man weiß sofort, von ihr wird man noch viel hören. Ein Eindruck, den auch Hermine in den Harry Potter Filmen vermittelte. Jetzt spielt diese Emma Watson ihre erste Hauptrolle in Vielleicht lieber morgen. Ebenso wie Lore ein Coming-of-Age-Drama, wo sich Emma Watson als eine von drei aufmüpfigen Teenagern mit der verordneten Normalität der Erwachsenen nicht abfinden will. Auch wenn dieser Film recht konventionell in Genrebahnen verläuft, ist es faszinierend zu sehen, wie Emma Watson immer mehr zur großen Schauspielerin reift. Karine Viard ist seit Jahren ein französischer Kinostar. Sie hat mit François Ozon oder Julie Delpy gearbeitet und ihr neuer Film »Sag, dass du mich liebst« von Pierre Pinault ist wie um diese ausdrucksstarke Schauspielerin herumgebaut. Karine Viard spielt die Radiomoderatorin Melina, die einsamen Herzen in eben solchen Nächten eine Stütze ist. Ich lese gerade, dass Sie 60 Jahre alt sind. In dem Alter kann man doch noch viel erleben, Josiane. Ja. Doch Melina heißt eigentlich Claire, lebt selbst einsam in einer Pariser Wohnung und hat panische Angst vor Bazillen und dem Kontakt zu anderen Menschen. Claire wurde von ihrer Mutter als Kind in ein Waisenhaus gegeben und jetzt trifft sie die nun wieder in einer Vorstadt. Welten prallen aufeinander, passenderweise in einer Altkleidersammelstelle. Guten Tag. Guten Tag. Ah, wir kennen uns doch. Könnte ich vielleicht irgendetwas tun, ohne mit den Kleidern in Kontakt zu kommen? Da bleibt ja nicht mehr viel übrig, würde ich sagen. Kannst du uns hier zuschauen? Ein Scherz. Sag, dass du mich liebst, krank daran, dass die Welt der mondänen Radiomoderatoren und die des Arbeiterviertels in der Vorstadt so überzeichnet wirken, dass uns das Schicksal dieser Frau, die ihre Wurzeln sucht, ziemlich egal bleibt. Sag, dass du mich liebst, von Pierre Pinault, annehmbar.